Was vermeide ich denn im Wege, wo die anderen umeinander gehen? Suche mir versteckte Stege und verschneite Felsenhöhlen? Habe ich noch